Abschnitt 39 von Der feurige Busch von Paul Zech. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Hörst du mich, wenn meine Seele schreit? In Memoriam Emil Verheeren. 1. O du einsamer Moblot im Land, jenseits jener Ströme, die uns trennen, wann wirst du mit brüderlicher Hand dich zu uns Verbrüderten bekennen? Wann wirst du erfahren, wer wir sind, die wir aufwärts fuhren aus den Gräben, nicht mehr eingelullt und blind, frieren müssen hinter Gitterstäben? Wann wirst, näher rückend du, her zu uns die Brücke schlagen, dass wir nicht mehr klagen, nein, dir sagen, zwischen uns ist Tag und Welt geschehen. Lass uns tief in deine Augen sehen. Hier ist heilig Land, zieh aus die Schuh. 2. Hier ist heilig Land. Und du willst dich nicht erinnern, dass mit Schmerzen wir geboren wurden von dem gleichen Weibe, du und ich. Unsere Seelen haben in der Welt verloren. Hart an uns vorbei suchten wir, da wir uns finden wollten. In der Straßen sausendem Geschrei gingen unsere Schreie unter und wir grollten. Um uns schweigt jetzt heiliges Erschauern und wir horchen in die Zeit, wie ein einsam Ohr horcht in Gefängnismauern. Hörst du mich, wenn meine Seele schreit? Muss sie heiß dich in die Weiten rufen? Bruder, haue meinem Schritt zu dir die Stufen. Ende von Hörst du mich, wenn meine Seele schreit?